sitze ich hier. Mir geht's, wie es vielen so geht. Arbeit am Tag und am Abend ein Wir. Keiner, der einen versteht. Da geht die Tür auf, ein Freund kommt herein. Dem geht es heut gar nicht gut. Ich rück zur Seite und lade ihn ein. Ich weiß doch, wie gut ihm das tut. Komm und setz dich zu mir. Komm und sag, was dir fehlt. Geht es einem nicht gut, wird so vieles erzählt. Komm und setz dich zu mir. Komm und sprich dich mal an. Heraus. Wie im Verlies um die haben wir zwei früher uns einmal geraucht. Er sagt, hängst du an die Weiber dein Herz? Bist du verratzt und verkauft? Doch hier sind zwei Männer und heben ihr Glas. Prost, spür es runter und fort. Wenn dich auch wieder ein Mädchen vergaß, vielleicht hält mal eine ihr Wort. Komm und setz dich zu mir. Komm und sag, was dir fehlt. Geht es einem nicht gut, wird so vieles erzählt. Komm und setz dich zu mir, komm und sprich dich mal aus. Irgendwie helf ich dir aus der Patsche heraus. Setz dich zu mir. Komm und sag mir, was dir fehlt. Du weißt ja, geht es einem mal nicht gut, wird so vieles erzählt. Komm und setz dich zu mir. Komm und sprich dich mal an.